Im Schlaf hab ich einen Traumjob, beinahe jede Nacht besitze ich eine Villa und eine weiße Yacht. Ich träume, ich wäre der Boss von einem Stahlkonzern. Könnte ich nur so leben, lebte ich sehr gern. Doch ich fühl mich wie ein Krüppel, ich fühl mich kaputt, denn ich komme nicht mehr klar. Ich habe satt, immer weiter hin und her zu rennen, zwischen Sozial- und Arbeitsamt und Scheißformularen. Ich bin kein Drückeberger und ich bin kein Held. Ich will doch nur was machen, arbeiten für Geld. Ich werde nur vertröstet, im Moment nix frei. Am Rande der Gesellschaft stirbt man in der Kartei, aber verdammt! Es schnürt mein Hirn zu und es macht mich ganz krank, dass ich im Abseits bin. Ich bin es leid, mit den anderen hin und her zu wandern, zwischen Sozial- und Arbeitsamt, ganz ohne Sinn. Was wird nun werden? Wie soll's weitergehen? Ich darf doch nicht nur träumen, ohne Land zu sehen. Ich pack das nicht mehr länger, so ausgesperrt. Ich muss wohl lauter werden, ich bin auch was wert. Denn verdammt, bin ich denn ein Krüppel, der's nicht versteht, wer gewinnt und wer zahlt. Es kotzt mich an, immer weiter herumgeschubst zu werden, zwischen Sozial- und Arbeitsamt, wie ein wehrloser Ball.